WMV. Guten Tag, ich bin Marielle Hemmling und das sind die Themen. Kanzlerin ringt in Haltern um Fassung. Der mutmaßliche Feuerteufel von Frieden ist gefasst. Und das Wetter im Westmünsterland grau, aber nur ein bisschen Nieselregen bis 12 Grad. Es ist 15.30 Uhr. Wissen, was wichtig ist. Jetzt Radio WMV Nachrichten. In Haltern hat heute Kanzlerin Merkel noch einmal mit den Hinterbliebenen des Germanwings-Absturzes getrauert. Sichtlich ergriffen hielt die Kanzlerin heute Mittag eine kurze Rede. Eben hat mir ein Mädchen, das sein Geschwister verloren hat, ein kleines Buch gegeben, was es wohl auch in der Buchhandlung in Haltern gibt. Warum steht da drauf? Und diese Frage warum, die kann ich jedenfalls nicht und ich glaube, sie kann gar keiner beantworten. Und trotzdem plagt sich jeder mit so einer Frage herum. 16 Schüler und zwei Lehrerinnen aus Haltern waren bei dem Absturz ums Leben gekommen. Das Gymnasium erinnert mit einem Mahnmal und Bildern daran und plant im nächsten Frühjahr eine Wanderung zu der Absturzstelle. Im Ruhrgebiet, in anderen Bundesländern und in Litauen hat es heute Vormittag eine große Razzia gegen Autodiebe gegeben. Es soll sich um eine Gruppe von Kriminellen handeln, die in großem Stil Autos, Autoteile und Fahrräder gestohlen haben soll. Und jetzt zum Westmünsterland. Die monatelange Brandserie in Frieden und Umgebung hat ein Ende. Die Menschen können aufatmen. Die Polizei hat den mutmaßlichen Feuerteufel von Frieden gefasst. Nachgefragt. Bei Daniel Krawinkel aus der Radio WMW Nachrichtenredaktion. Wer ist der Mann? Es handelt sich um einen 32-jährigen Obdachlosen, der zuletzt im Antoniusheim in Frieden gelebt hat. Von dort aus ist er dann mit dem Bürgerbus zu den einzelnen Tatorten gefahren und hat Feuer gelegt. Ein Auto hatte er nämlich nicht. 5 Brände kann ihm die Polizei nachweisen. Sie geht aber davon aus, dass er für alle 10 verantwortlich ist. Der Mann ist der Polizei bereits bekannt. Er ist wegen des Besitzes von Kinderpornografie und wegen Drogenmissbrauchs vorbestraft. Außerdem hat er schon als 13-Jähriger in Süddeutschland gezündelt. Sein Motiv sollen Geldnot und Lebensfrust gewesen sein. Die Deutsche Bahn will im Westmünsterland in den kommenden 3 Jahren neue elektronische Stellwerke bauen. Das hat die Bahn auf Radio WMW Nachfrage bestätigt. Geplant sind sie in Bocholt, Borken und Reken. Wann genau mit dem Bau begonnen wird, ist noch unklar. Fest steht, aus den Städten im Westmünsterland werden dann auch die Strecken nach Dorsten oder Wesel digital gesteuert. Die Gesamtkosten dafür liegen im 2-stelligen Millionenbereich. Piraten und Linke dürfen im Kreistag eine Gruppe bilden, auch wenn sie ab und zu unterschiedlicher politischer Meinung sind. Dieses Urteil am Verwaltungsgericht Münster bedeutet eine empfindliche Schlappe für Landrat Kai Zwicker, denn der hatte die Gruppe zwischenzeitlich nicht anerkannt. Jetzt muss Zwicker entscheiden, ob er gegen das Urteil Revision einlegen will. Wissen, was wichtig ist. Nachrichten für das Westmünsterland. Immer zur halben Stunde. Danke, Marielle. Das Radio WMW Wetter. Das Grau hält ein wenig auf. Später fällt noch etwas Nieselregen und in der Nacht bekommen wir dann noch eine zähe Nebelsuppe bei Temperaturen bis 5 Grad. Morgen ist es zunächst trüb. Im Tagesverlauf kommt aber die Sonne auch mal raus. Die Temperaturen erreichen morgen 11 bis 13 Grad. Aktuell messen wir in Isselburg an der Brückenhütte 12 Grad und in Gronau an der Udo-Lindenberg-Statue 11 Grad. Der Radio WMW Verkehr zuverlässig schnell aktuell. Heute und morgen werden auf der A31 im Dreieck Bottrop die Auffahrten zur A2 gesperrt und zwar von 19 bis 5 Uhr jeweils. Und nach der Kirmes in Bocholt geht es heute ab 18 Uhr hoffentlich auf dem Ring und in der Innenstadt wieder normal zu. Der Berliner Platz bleibt aber bis morgen Mittag gesperrt. Und die neuesten Blitzer, die gibt es nur hier bei Radio WMW. Aktuell wird geblitzt in Bocholt in der Ziegelheide, stadtauswärts Höhe Friedhof. Falls Sie auch noch etwas gesehen haben, Staus, Blitzer, Verkehrsbehinderungen, dann bitte anrufen unter der 028 61 90 11 11. Radio WMW am Nachmittag. Mit Benjamin Rotzler, guten Tag. Sie haben es gerade in den Nachrichten gehört. Der mutmaßliche Feuerteufel von Frieden ist gefasst. Erste Reaktionen darauf auch aus dem Internet. Gleich gegen 3:45 hier bei Radio WMW am Nachmittag. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. Keep this